Jesus ist der gute Hirte, Jesus, ist überall. Jesus ist der gute Hirte, hält mich fest in jedem Fall. Manchmal wach ich auf und fürcht mich, um mich ist es dunkle Nacht. Doch dann denk ich an den Hirten, der mich immer gut bewacht. Jesus ist der gute Hirte, Jesus, ist überall. Jesus ist der gute Hirte, hält mich fest in jedem Fall. Wenn ich manchmal ganz allein bin und mein Herz vollkommen ist, denk ich an den guten Hirten, der sein Schäflein nie vergisst. Jesus ist der gute Hirte, Jesus, ist überall. Jesus ist der gute Hirte, hält mich fest in jedem Fall. Und wenn ich den Weg nicht sehe, weiß nicht, wie es werden wird, folg ich einfach meinem Jesus, ist ja der gute Hirt. Jesus ist der gute Hirte, Jesus, ist überall. Jesus ist der gute Hirte, hält mich fest in jedem Fall.